unser Beitrag zum Grand Prix der Eurovision de la Chanson. Adios, amigo. Wenn im Sommer die Sonne am Himmel langsam versieht, irgendwo ganz leis die Gitarre erklingt. Wenn im Sommer die Sonne am Himmel leise versieht, dann erklingt in mir dieses kleine Lied. Adios, amigo. Adios und goodbye. Plötzlich tauchte ein Mann auf. Es war dein Mann. Er war Strandpolizist. Wir kämpften und er zerließ sich am Strand. Und dann sagtest du: Adios!